Plötzlich fiel ihm ein, dass der Beutel und die Sachen, die er aus der Truhe der Alten herausgenommen hatte, sich noch immer in seinen Taschen befanden. Er hatte nicht mehr daran gedacht, sie herauszunehmen und zu verstecken. Und nicht einmal jetzt hatte er sich ihrer gleich erinnert, als er seine Kleider untersuchte. War denn das möglich? Hastig nahm er die Sachen heraus und warf sie auf den Tisch. Nachdem er alles herausgenommen und die Taschen umgekehrt hatte, um sich zu vergewissern, dass nichts übrig geblieben war, brachte er den ganzen Haufen in eine Ecke. Dort in der Ecke war unten an einer Stelle die von der schadhaften Wand gelöste Tapete zerrissen. Sofort begann er alles in dieses Loch unter dem Papier hineinzustopfen. »Es ist hineingegangen. Alles ist fort, auch der Beutel«, dachte er voller Freude, indem er aufstand und stumpf in die Ecke sah, auf das Loch, wo die Tapete jetzt nur noch weiter abstand. Da schrak er wieder zusammen. »Mein Gott«, flüsterte er verzweifelt, »was ist mit mir los? Ist denn das versteckt? Versteckt man denn so?« Natürlich hatte er mit solchen Gegenständen gar nicht gerechnet. Er hatte gedacht, dass es nur Geld bei ihr geben würde, und darum hatte er keinen Platz vorher ausgesucht. »Aber jetzt? Jetzt? Worüber habe ich mich denn nur gefreut?« dachte er. »Versteckt man denn so?« »Tatsächlich, ich fange schon an, den Verstand zu verlieren.« Erschöpft setzte er sich auf den Divan und von neuem überfiel ihn ein unerträglicher Schüttelfrost. Mechanisch zog er vom Stuhl seinen früheren Studentenmantel heran, einen gefütterten, aber schon recht schäbigen Winterüberzieher, deckte sich mit ihm zu und wieder überfiel ihn sofort der Schlaf, gemischt mit Fieberträumen. Doch schon nach 5 Minuten sprang er wieder auf und stürzte außer sich von neuem zu seinen Kleidern. »Wie konnte ich nur wieder einschlafen, wo noch nichts getan ist?« »Da haben wir es. Da haben wir es. Die Schlinge unter der Achsel habe ich noch nicht einmal abgetrennt. Ich habe es vergessen. Habe eine solche Sache vergessen. Solch ein Verdachtsmoment.« Er riss die Schlinge ab und begann, sie schnell in Stücke zu zerreißen. Dann versteckte er diese unter dem Kissen in der Wäsche. »Stücke von zerrissener Leinwand können in keinem Fall Verdacht erregen, wenigstens meiner Meinung nach«, wiederholte er, mitten im Zimmer stehend, und begann von neuem, mit schmerzhaft angespannter Aufmerksamkeit, ringsum auf der Diele und überall herumzuspähen, ob er nicht noch etwas vergessen habe.